Nur mit mir. Einsiedeln. Die ultimative Selbstverwirklichung. Feature von Hannelore Hippe. O selige Natur, ich weiß nicht, wie mir geschieht, wenn ich mein Auge erhebe vor deiner Schöne. Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn die zarte Welle der Luft mir um die Brust spielt. Verloren ins weite Blau blick ich hinauf in den Äther und hinein ins heilige Meer, und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins Leben der Gottheit. Eins zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit. Nicht jeder kann den Gedanken des Einsiedlers Hyperion von Friedrich Hölderlin folgen und die Erfüllung aller Wünsche und Begierden, denen wir während unseres Lebens unterworfen sind, im einsamen Naturerlebnis finden. Doch nicht jeder Single ist auch schon ein waschechter Eremit, da existieren Unterschiede. Gehen wir in unseren gut ausgestatteten Zellen in Klausur. Und nach dem Motto, ein Einsiedler kommt selten allein, stelle ich Ihnen vor: uralte Eremiten und Ziereremiten, spirituelle Eremiten und Zwangseremiten, Konzepteremiten und Realeremiten, Fundamentaleremiten und Teilzeiteremiten. Kurz, die Bandbreite ernsthaften Einsiedelns ist verzwickter, als wir annehmen, und die Geschichte des Einsiedelns so alt wie die Menschheit selbst. Denn kaum tummelten sich ein paar unserer Gattung auf der Erde, wurde bei dem einen oder anderen schon der leicht nachvollziehbare Wunsch wach, der Gesellschaft unseresgleichen zu entfliehen. Dieter Köpplin und Rudolf Fellhagen von der öffentlichen Kunstsammlung des Kunstmuseums in Basel beschäftigten sich für ihre Ausstellung »Die Einsiedelei in der Kunst« mit der Geschichte des Eremitentums. Das Einsiedlertum leitet sich ja überhaupt her aus dem Altchristentum, also die ägyptischen Einsiedler in der Thebais. Und die lebten also möglichst mit nichts. Die haben sich auch nicht gepflegt, das wäre ein Widerspruch zu einem Einsiedler, sich zu pflegen. Also die Bärte wuchsen, die Fingernägel wuchsen ebenso. Und man hat sich nicht gewaschen, man hat sich unter Umständen möglichst nur an den Boden gelegt, vielleicht sogar in einen Sarg rein, um die Verbundenheit mit einem Jenseits zum Ausdruck zu bringen. Also die sahen schon wie Naturwesen fast aus, die sozusagen verschwinden wollten. Wir wissen das zum Beispiel vom Gartentheoretiker Hirschfeld in seiner Theorie der Gartenkunst, dass der Garten, der ideale Garten selbstverständlich, mehrere Partien haben muss, zum Beispiel eine romantische, eine erhabene, eine angenehme sogenannte, aber auch eine sogenannte sanft-melancholische Gartenpartie. Das heißt, dort durften nur ganz bestimmte Baumgruppen gepflanzt werden. In dieser sanft-melancholischen Gartenpartie, zum Beispiel Zedern. Und es musste auch eine Eremitenfigur dort platziert sein. Ob lebendig oder nicht, spielte keine Rolle. Weil es ging eigentlich darum, dass der Besitzer eines solchen Gartens sich von Zeit zu Zeit in diese sanft-melancholische Gartenpartie zurückziehen sollte, um über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken. Das gehörte zum Lebensbild eines solchen Hausherrn, dass er auch sich darüber eben Gedanken machen sollte. Es gab ja auch in China, also es ist ja nicht nur ein europäisches Phänomen, sondern eben auch in anderen Kulturen erkennbar, gab es also auch chinesische Einsiedler, deren Besitzer, also es waren so Skulptürchen aus verschiedenen Steinen, deren Besitzer aber keineswegs Leute waren, das weiß man, die Einsiedler waren. Es war vielmehr das Bedürfnis eigentlich, also eine Wunschvorstellung der Besitzer, so leben zu können. Ziereremiten waren bei der englischen Aristokratie des frühen 19. Jahrhunderts eine Zeit lang der Renner. Die Spanne des Arbeitsvertrags umfasste im Allgemeinen 7 Jahre. Danach, so meinten die Lords, würden sie oft nachlässig. Es standen ihnen nicht etwa Wasser und Brot zu, sondern eine angemessene Verpflegung vom Tisch der gehobenen Dienerschaft und komfortabel ausgestattete Grotten oder Klausen im Garten. Nach Ablauf ihres Vertrages erwartete sie eine nicht unbeträchtliche Vergütung, mit der sich die Ziereremiten dann endgültig zur Ruhe setzen konnten. Der Andrang nach solchen Einsiedlerstellen soll beträchtlich gewesen sein. Gegen 1830 wurde jedoch die Eremitenmode in England von indischen Tempeln, die sich jeder Lord in seinem Park aufstellen ließ, abgelöst. Einzusiedeln war ein durchaus erstrebenswertes Ideal, auch wenn man sich dem nicht unbedingt selbst unterziehen wollte. Als reicher Lord ließ man einsiedeln. Die spirituelle Kraft, die mit der Abkehr des Menschen von menschlicher Gesellschaft verbunden wurde, ließ über die Jahrhunderte die frommen Männer und Frauen, die in dieser radikalen Konsequenz ihren Glauben lebten, in den Augen der anderen zu Heiligen oder Weisen werden. Die Kirche selbst stand den Einsiedlern skeptisch gegenüber. Ein Einsiedler allein unterstand eben keiner Hierarchie. Im klösterlichen Verband hatte man alle wesentlich besser unter Kontrolle. Und so verbot der Papst das Eremitentum, das nach unbotmäßigem Anarchismus roch, im 14. Jahrhundert. Erst 1983 hob der Vatikan dieses Verbot offiziell wieder auf. Und nun schießen sie aus dem Boden wie die Pilze, besonders im wilden Wales. Und ich glaube, um das in diesem Jahrhundert durchzusetzen, man muss auch eine sehr starke Motivation haben. Das heißt, nicht nur das Negative, so Rückzug eigentlich aus der Welt und aus menschlichen Beziehungen, aber auch eine sehr starke positive Motivation haben. Im tiefen Nordwales, wo sich zwischen dem höchsten Berg Snowdon und der irischen See das Wappentier der Waliser, der rote Drachen, und die sagenumwobenen Waliser-Elfen Goodnight sagen, lebt der Sonderpädagoge Robert Spalding in einer kleinen Karte mitten im Wald. Nicht als Einsiedler, sondern als publizierender, forschender Wissenschaftler. Vielleicht auch eine Form der Einsiedelei. Als sich eine richtige Eremitin, die seit 20 Jahren auf der nahegelegenen Insel Barzi einsiedelte, aus Gesundheitsgründen wieder in ihr Kloster zurückziehen musste, erwägt er ernsthaft, ob er die Einsiedlervakanz ausfüllen soll. Das richtige Eremitenleben reizt ihn schon lange. Dass man nur in dieser Lage, wo man ganz von der Welt zurücksieht, einiges in sich finden kann und in der Welt. So, das ist eine Zusammenkommen von Innerer und Äußerer, dass man nur in der Lage das finden kann. Das hängt eher mit der Temperament zusammen. Das für manche Menschen ist das doch ein Weg. Manche haben das sehr gut beschrieben, Ekstase, Blissful States, diese Zustände der höheren Bewusstsein, wo man von der äußeren Welt wegkommt und dann diese innere Erlösung findet. Als Langzeitperspektive, ich glaube, das ist nicht realistisch, nein. Und vielleicht auch nicht das, was ich am meisten erreichen soll. Es gibt einen schönen Ausdruck innerhalb der buddhistischen Literatur. Das heißt, dass man hat a sky-like mind auf Englischen. Das heißt, dass man hat in seinem Bewusstsein die Ereignisse des Lebens sind wie Wolken, die vorbeilaufen. Aber dahinter hat man irgendwas, was das übersteht. Das ist das Transzendent, dass man ein Gespür für das hat. Und das geht nicht weg. Das ist ein Zustand der Bewusstsein. Das ist eine Perspektive an das Leben vielleicht, eine Perspektive. Ich glaube, nachdem man diese Erfahrungen hat innerhalb der Eremitage, man hat eben eine andere Perspektive. Und das hängt mit diesem Gefühl des Transzendentales zusammen. Das ist keine Askese, das ist der pure Luxus. Ja, doch. Geschnuppert hat Robert Spalding schon häufiger am Eremitenleben. Der anglikanische Pfarrer Christopher Armstrong aus North Wales bietet seit Jahren Aufenthalte auf der Insel Bardsey für Teilzeiteremiten an. Menschen, die für ein paar Wochen im Jahr, fernab jeder menschlichen Gemeinschaft, in der wilden walisischen Landschaft zu sich finden wollen. Retreats, Rückzug nennt er diese Wochen in Abgeschiedenheit. Armstrong zieht sich auch, so oft es geht, als Einsiedler in die karge Karte auf der Insel zurück. Doch betreut er auch mehrere Langzeiteinsiedler, von denen es in den letzten Jahren insgesamt 3 an der nordwalisischen Küste gibt. Es sind 2 Frauen und ein Mann, die nach Jahren eines Lebens in klösterlicher Gemeinschaft diesen einsamen Weg für sich wählten. Was sind das für Menschen, die oft über eine Zeitspanne von 20 Jahren als Einsiedler heutzutage leben? They are comfortable in their own skin, as we say. And in a sense, they're comfortable in their physical environment too. I mean, the conventional, maybe some idea, people's idea of a home, maybe somebody who is a lean ascetic, who is very discontented, has a sort of metaphysical angst or something of that sort. Sie fühlen sich wohl in ihrer Haut und in ihrer Umgebung. Man denkt ja oft, ein Einsiedler sei ein asketischer, hagerer Mensch, der von metaphysischer Angst getrieben eher unzufrieden mit seinem Leben ist. Aber so jemand würde keinen guten Eremiten abgeben, vielleicht einen Künstler, aber keinen Einsiedler. Ein guter Einsiedler ist jemand, der einen Motor reparieren kann oder der weiß, wann es die richtige Zeit ist, angeln zu gehen. Obwohl ihr Leben von außen her sehr extrem erscheint, sind sie selbst es jedoch nicht. Sie sind keine Primadonnen, die baden in ihrer Isolation. Einsiedler dagegen nicht. Not many Primadonnas actually are hermits, which is just as well. It's not that kind of isolation. Primadonnas are, of course, supposed to be isolated, and they simply revel in it. It's a sort of truism about solitaries that you have to be a balanced, psychologically, temperamentally, emotionally balanced person to have even a chance of surviving, really. Diejenigen, die sich mit der Berufung zum Einsiedler auskennen, wissen auch, dass es immer wieder Menschen darunter gibt, die Einsiedeln als Flucht vor den Problemen des Lebens begreifen, die erst die Einsamkeit suchen und dann sehr bald mit ganz massiven Problemen konfrontiert werden. Probleme, die sie in sich selbst tragen und die dann, wenn es keine Ablenkung von außen mehr gibt, an die Oberfläche gespült werden und den Menschen verschlingen können. Viele Menschen, die nicht stabil sind, halten das Leben in Einsamkeit für die Lösung all ihrer Probleme. Die Weite des Himmels, die Stille und, was am wichtigsten für sie ist, keine anderen Menschen, also keinerlei Verantwortung und Verpflichtung. Doch tragen sie ihre Ängste weiterhin mit sich herum, bringen sie in die Einsiedelei und die Katastrophe ist damit schon vorprogrammiert. Der Zusammenbruch der physischen und vor allen Dingen der psychischen Gesundheit. But they carry their anxieties, in fact, with them into their hermitages, and these can cause them great unhappiness, and probably they will not persevere, either because their health will break down, or their mental health will break down, or they will simply become too restless and have to go somewhere, come back into human society again. In der Felsenlandschaft von Roquebrune im südfranzösischen Departement Var lebt Frère Antoine in einer Grotte. Sie ist vielleicht 15 Quadratmeter groß. Eine Ecke hat er sich als Schlafstelle eingerichtet, an einer anderen nimmt er sein Essen ein. Es ist auch noch Platz genug für einen Ofen. Frère Antoine, 66 Jahre alt, ist einer von etwa 300 Einsiedlern, die sich vor allem im Süden Frankreichs zurückgezogen haben. Sie suchen Gott, sonst nichts. Das Tête-à-tête mit Gott, wie es einmal einer von ihnen ausdrückte. Viele Einsiedler haben noch nicht einmal ein Fahrrad. Ein Radio bringt ihnen die Welt in die Hütte. Die Eremiten des 3. Jahrhunderts machten Luftsprünge in ihren Hütten. Eutrapelie nannten sie diese Übung, um sich von verführerischen Gedanken zu befreien. Eutrapelie betreiben heute wohl nur wenige, dafür züchtet manch einer von ihnen Bienen. And I don't myself think it's a soft option. I think it actually can be quite strenuous. It can require qualities of perseverance, of courage. Man braucht als Einsiedler Durchhaltevermögen und Mut. Ich kann für mich und andere Einsiedler, die ich kenne, sprechen, wenn ich sage, es ist ein Risiko, das man bewusst mit dem Einsiedeln eingeht. Man weiß nicht, was passieren wird. Man muss sich das so vorstellen, dass man alle Türen und Fenster in sich öffnet und was dann hereinkommt, was zu einem dringt, das weiß man vorher nicht. Die Tatsache, dass sich in unserer Gesellschaft seit einiger Zeit eine steigende Anzahl von Menschen zu dieser Lebensform bekennt, gibt mir Mut und Hoffnung für unsere Welt. Dass es Menschen gibt, die einen anderen Lebensrhythmus in sich finden möchten, eine andere Form von Konsum wollen, was wiederum zu einer ganz anderen Form der inneren Konzentration führt. Style, a different pace, a different level of consumption with different areas of concentration. But the old spiritual writers had it right. It's a long process, actually, in practice, to slow down, to let certain things recede, go away from the forefront of my consciousness, and other things grow in importance and preoccupy my attention. It's very difficult to do this in everyday life. Dinge treten allmählich in den Hintergrund. Man selbst wird langsamer und was einem sonst so wichtig erscheint, gerät in Vergessenheit. Anderes jedoch gewinnt an Bedeutung. In meinem normalen Alltag passiert so etwas natürlich nicht. Da bin ich in Pflichten und Verantwortung eingebunden und die Komplexität unseres Alltags macht es uns unmöglich, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Das aber genau geschieht mit einem als Einsiedler. Leider konnte ich bisher nur immer monateweise als Einsiedler leben. In der Einsiedelei fallen plötzlich alle Gewohnheiten weg. Alles, was meinen Tagesablauf gewohnheitsmäßig bestimmte, war auf einmal nicht mehr da. Ich habe dann immer als Einsiedler die tollste Zeit meines Lebens. Die Zeit wird plötzlich sehr wertvoll. Und es ist nicht nur die wunderschöne Landschaft, das Meer, das ich liebe, das zu mir spricht, sondern es ist etwas, was in mir wächst, das mich meiner Ganzheit näher bringt. Sonst habe ich nur Zugang zu einem kleinen Teil von mir, zu dem Ganzen jedoch finde ich nur in der Einsiedelei. Die Welt so zu sehen und zu erfahren, wie sie tatsächlich ist. Ich wäre gerne immer Einsiedler. As a whole person and not just giving it a tiny fraction of my attention. It seemed to have my whole attention in a way that I hadn't experienced, certainly not in recent years. And that is something I believe everybody should experience, just so that they can understand their potential for perceiving the world as I would say it really is. Es gibt natürlich auch den anderen Trend, den man zunehmend beobachtet, dass Menschen sich zurückziehen aus positiveren Motiven heraus, dass sie sagen, ich brauche mehr Freiraum für mich, um mehr auf das Wesentliche zu kommen. Das Ziel heißt eben, ich will leben, wie es mir gefällt, aber auch das Wesentliche in diesem Leben herausschälen für mich und mich möglichst nicht ablenken lassen von anderen. Die Psychologin Ursula Nuber hat als Redakteurin von Psychologie heute ein feines Gespür für Bewegungen und seelische Schwingungen unserer Zeit. In ihrem Buch »Die Egoismusfalle« setzt sie sich mit dem Phänomen des Masseneremiten in unserer Gesellschaft auseinander. Im 19. Jahrhundert wurden im Grunde die Wurzeln, die philosophischen Wurzeln dafür gelegt, für den Individualismus. Mit der zunehmenden Industrialisierung wurde immer lauter die Forderung, der Einzelne hat Rechte, der Einzelne hat auch ein Recht darauf, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Er ist nicht nur Opfer von Staat und Kirche und Familie. Er muss sich nicht mehr nur einfügen in diese Zwänge, sondern er hat ein Anrecht auf seine individuelle Entwicklung. Diese Entwicklung, damals auch getragen von Marx und Feuerbach, vielen anderen Philosophen, Schopenhauer, Adam Smith, alle diese Sozialreformer, philosophischen, möchte ich mal so sagen, haben die Wurzeln dafür gelegt. Später dann in den Ende der 60er Jahre wurde dieser Gedanke verstärkt aufgegriffen und ich will es mal formulieren, auch pervertiert. Durch den Psychoboom, durch die zunehmende Psychologisierung der Gesellschaft, also nicht nur durch die Zunahme der Psychoanalyse, die Verallgemeinerung der Psychoanalyse, sondern auch die ganzen Zuwachs an Therapieformen, wurde der Gedanke, mach das Beste aus dir selbst, verwirkliche dich selbst und nur so kommst du zum Lebensglück, sehr verstärkt und popularisiert. Er ist weggegangen vom Politischen, was ja ursprünglich der Gedanke war, hin zum rein privaten, individuellen. Und das war dann das Lebensziel einer ganzen Generation in den 70er Jahren, Selbstverwirklichung. Dass es nur noch der Einzelne zählt und dass wir so eine Gesellschaft von Einzelwesen geworden sind. Von Eremiten, könnte man fast sagen, jeder lebt so auf seiner Insel, baut sich seine Insel möglichst schön aus und sagt, das ist doch mein Recht und das ist doch wichtig, dass ich meine Bedürfnisse kenne und auslebe. Das hat uns die Psychologie eben sehr, sehr gut beigebracht, dass das unser vorrangiges Recht sei. Aber wir haben den Kontakt zu den anderen Inseln dann verloren, langfristig. Wir denken zwar, es ist eine freiwillige Entscheidung, sich zurückzuziehen, aber es ist im Grunde nicht freiwillig. Es ist einfach der Lebensstil, der viele Menschen auch dazu zwingt. Der Zwangseremit, auf Neudeutsch auch Single genannt. Das Einzelwesen, frei von jeder Verpflichtung und Verbindlichkeit. Durchschnittsalter zwischen 25 und 45. Durchschnittswohnort in Städten über 50.000 Einwohnern. Durchschnittsbildungsstand mindestens Abitur. Durchschnittsgehalt über dem Durchschnitt. Der Freizeit-Spaß-Karriere-Einsiedler. Der Mensch, der alles hat, was er will und es endlich alleine nicht zu teilen braucht. Der selbstverwirklichte Homo sapiens. Sie können mit dieser Freiheit, dieser scheinbaren Freiheit, die Sie haben, gar nicht so viel anfangen wie der Eremit früherer Zeiten. Und es ist in der Tat so, dass viele dieser modernen Eremiten sehr einsam und unglücklich leben. Können wir in unserem Zeitalter und unserer Gesellschaft wirklich von Isolation reden? Wir sind verkabelt und international vernetzt. Wir hängen am Internet und können über die Mailbox in unserem Computer unbegrenzt kommunizieren. Wir sind überall mit dabei und rund um die Uhr perfekt informiert und immer am Ball. Wir kaufen per Teleshopping ein und sind durch die Verbreitung der Handys auch immer kontaktierbar und griffbereit. Unsere 60 Quadratmeter Eremitenklause, unsere volltechnologisierte, digitalisierte kleine Insel kann mühelos von jedem Punkt der Welt erreicht und angesprochen werden. Wir haben die ideale Symbiose von Einsiedelei und unbegrenzter Kommunikationsfähigkeit, den Spagat zwischen vollkommener Selbstverwirklichung und indirekter Partizipation am Weltgeschehen realisieren können. Wir sind unser eigener Terminal. Und Terminus bedeutet Endstation. Es ist sicherlich eine fatale Entwicklung und auch die Beschönigung, die gemacht wird, halte ich für sehr gefährlich. Beschönigung in dem Sinne, dass viele Leute sagen, es ist ein Zuwachs an Kommunikation, den wir gewinnen durch diese neuen Technologien. Wir können mit Gott und der Welt kommunizieren. Wir haben Kontakte in Japan und Amerika und dort und wo überall. Nur was sind das für Kontakte und was ist es für eine Kommunikation? Für die psychische Entwicklung eines Menschen ist es unbedingt notwendig, ein reales Gegenüber zu haben. Es ist unbedingt notwendig, Berührung zu haben, Blickkontakt zu haben, den direkten Austausch zu haben, auch Geborgenheit zu empfinden in einer Beziehung mit anderen Menschen. Das alles ist unmöglich, wenn ein Computer dazwischen ist. Was nutzt das Ganze, wenn wir so an uns herumbasteln und rumverbessern, wenn wir das nicht weitergeben, also nicht weitergeben an andere Menschen, uns nicht einbinden in eine Gemeinschaft, nicht uns sorgen auch um die Gesellschaft, nicht politisch denken, nicht politisch handeln, sondern nur im Individuellen stecken bleiben. Das ist die große Sorge, die nicht nur ich habe, dass durch diese Konzentration auf sich selbst und dieses Denken, es ist ja alles gerichtet in diesem Land, dass das soziale Gewissen sehr verschwindet und auch die Demokratiefähigkeit. Und das heißt ja, Demokratiefähigkeit heißt ja, ich beteilige mich, ich mische mich ein, ich kümmere mich, wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Formen, wie man das tun kann. Und Sie sehen das durchaus an der momentanen politischen Situation. Wo ist die Einmischung? Wo ist der Protest? Wo ist die Solidarisierung? Der neue Masseneinsiedler, das asoziale Wesen. Ein Archipel von individuellen Inselwelten kann leichter von gesellschaftlichen Strömungen und politischen Wogen überflutet werden als ein fester Kontinent, wo man gemeinsam Deiche gegen Sturmfluten bauen kann. Doch ist nicht alles am Einsiedler-Dasein zweifelhaft, wie uns die religiös, spirituell motivierten, freiwilligen Eremiten schon zeigten. Ich glaube, dass wir schon noch in den nächsten Jahren eine Zunahme haben an Zeitkrankheiten wie Depressionen, dass wir eine Zunahme haben an Menschen, die unfreiwillig einsam sind oder als Eremiten leben müssen. Das Leben beschränkt sich, und ich beschränke es bewusst auf die Dinge, die so wirklich zum Leben notwendig sind. Das heißt Schlafen, Essen, zum Klo gehen, duschen gehört auch dazu, Essen machen. Solche Dinge, die damit zusammenhängen, die sind mir sehr wichtig. Ich mache mir zum Beispiel jeden Tag mein Mittagessen zurecht. Ich dusche morgens unter meiner kalten Dusche draußen. Ich habe, die Hütte ist ja sehr klein, die hat 10 Quadratmeter umbauten Raum unten auf dem Erdboden. Darüber ist ja lediglich diese Schlafkammer, steiles Dach. Und weil es so klein ist, ich andererseits aber großzügig wohnen möchte, muss ich die Hütte natürlich frei halten von allen möglichen Dingen, die sonst im Haus sind. Der ehemalige Grafiker Heinrich Engelmann ist 64 Jahre alt und lebt als Eremit im Ruhrgebiet. Um zu ihm zu kommen, biege ich 10 Kilometer hinter Unna von der Landstraße ab, fahre durch ein Dorf und parke den Wagen am Waldrand. Den Rest des Weges zu seiner Hütte lege ich auf einem schmalen Pfad zurück. Das hier, so erfahre ich später von ihm, ist schon seine Wohnung. Die 10.000 Quadratmeter Wald, in dem er seine Hütte gebaut hat, kaufte er vor 25 Jahren. Seitdem lebt er hier, mit kurzen Unterbrechungen. Rauch steigt aus dem Kamin der Holzhütte, die malerisch an einem im Januar zugefrorenen Teich liegt. Bevor ich anklopfe, gehe ich an der Toilette, einem Sandhaufen mit Holzbank und der Dusche, die auch im Freien steht, vorbei. Wir kennen uns nicht. Als Heinrich Engelmann mir die Tür öffnet, stehe ich einem drahtigen, agilen Mann gegenüber, den ich nicht im Pensionsalter ansiedeln, sondern auf Anfang 50 schätzen würde. Auf dem steinernen Herd brodelt schon Kaffee und Heinrich Engelmann serviert, nachdem er einen zweiten Stuhl aus dem Schrank geholt hat, Kuchen dazu. Wir haben einen Panoramablick auf den äußeren Wohnraum. Die vierte Wand seiner Karte besteht aus Glas. Auch bei -4 Grad draußen, in der warmen Stube drinnen, habe ich den Eindruck, ich sitze mitten im Wald. Also ich würde eben gerade Wert darauf legen, dass das, was ich mache, kein Luxus ist. Ich möchte nicht in den Bereich des Luxus reinkommen und möchte trotzdem, dass es schön ist. Aber wenn ich eine Zielvorstellung hätte, dann ist das die, dass das je einfachere Leben das je schönere sein muss. Das wäre meine Vorstellung. Als Einsiedler wird man nicht geboren. Ist es trotzdem eine Berufung für ihn gewesen, dieses einfachere, denn schönere Leben zu wählen? Ich mochte keine Karriere anfangen. Es wollten sich zunächst zwei Studienkollegen mit mir selbstständig machen. Da bin ich regelrecht in Panik geraten, weil ich mich festgesetzt fühlte. Ich denke, ein Grundbedürfnis von mir war immer frei zu bleiben. Nach seiner Scheidung arbeitete er einige Jahre als Grafiker und Dozent. Eine wichtige, einschneidende Erfahrung in seinem Leben damals war für ihn die Meditation im Haus der Stille, einem buddhistischen Zentrum in Hamburg, das er über Jahre besuchte. Danach entschloss er sich, mit seinem ersparten Geld das Grundstück zu kaufen und seine Einsiedelei dort zu bauen. Am Anfang besaß er noch vieles, was wir in unserem Leben für notwendig und unverzichtbar halten. Mit den Jahren entwickelte er jedoch auch zu diesen Dingen ein anderes Verhältnis. Ich habe erfahren zum Beispiel, dass selbst eine Kerze ein brutales Licht sein kann. Und habe dann gemerkt, dass die anderen Reize, die Reize, die so von der Natur da sind, das Raussehen in die Dunkelheit, besonders schön natürlich, wenn der Mond da ist und sich im Teich hier vor der Hütte spiegelt. Ich habe gemerkt, dass man sich sehr vieler Reize begibt, wenn man ein elektrisches Licht oder überhaupt Licht am Abend verwendet. Es wird die Nacht eigentlich zum Tage gemacht. Und das kann ganz schön sein, aber man hat eben nicht diesen besonderen Reiz der Nacht, ja? Nur mit mir. Einsiedeln. Die ultimative Selbstverwirklichung. Feature von Hannelore Hippe. Redaktion Holger Jackisch. Es sprachen Franziska Grashoff, Markus Karloff und Axel Thielmann. Im Originalton waren zu hören Ursula Nuber, Dieter Köpplin, Rudolf Wellhagen und die Einsiedler Robert Spalding, Christopher Armstrong und Heinrich Engelmann. Schnitt Hans Blache. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Hannelore Hippe. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1996.